بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, wir machen heute inshallah ta'ala, wie gesagt, weiter mit der 107. Frage. Und zwar geht es um Al-Iman an die Jinn. Wir möchten uns die Frage 107 bis 112 heute anschauen und inhaltlich verstehen. Es geht jetzt nicht darum, das wortwörtlich abzulesen, das könnt ihr auch selbst. Und zwar die erste Frage lautet: Ist es erlaubt, Allah zu bitten, den Satan recht zu leiten? Zunächst einmal, bevor wir über die Frage sprechen, das Verhältnis von Satan zu den Jinn, von Shaitan zu den Jinn, ist einfach, dass der Satan einer von vielen Jinn ist. Shaitan ist einer von vielen Jinn und einer der Ungläubigen, wie Allah im Koran uns mitgeteilt hat, und der übelste von ihnen allen, derjenige, der sich geweigert hat, sich vor Adam niederzuwerfen, obwohl Allah es zu ihm direkt gesagt hat. Obwohl Allah, yani Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er zu uns spricht, er spricht zu uns durch den Koran Karim, er spricht zu uns durch den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, seine Hadithe, aber zu Iblis hat er direkt gesprochen. Umso schlimmer ist es, dass er, obwohl er ihn gehört hat, subhanahu wa ta'ala, trotzdem hat er sich seiner Anordnung widersetzt. Und deswegen war er einer der Ungläubigen, Gott bewahre. Er fragt, ist es erlaubt, Allah zu bitten, den Satan recht zu leiten? Er antwortet, rahimahullah ta'ala, Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, mit Allah mit ihm barmherzig sein, niemand darf so etwas bitten, denn dies steht im Widerspruch zur Weisheit Allahs, seiner Vorherbestimmung und Entscheidung, denn Allah azza wa jalla hat gemäß seiner Weisheit Iblis bis an den Tag der Auferstehung verflucht. Übrigens gibt es ein Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. Es wird unter dieser Umma, unter dieser Gemeinde Menschen geben, die hinsichtlich der Gebetswaschung oder hinsichtlich der Tahara, der Reinigung und des Dua übertreiben werden. Und zu übertreiben hinsichtlich der Reinigung ist zum Beispiel beim Wudu, wenn man mehr als dreimal seinen Körperteile wäscht. Und hinsichtlich des Dua, wie dieses Beispiel hier, denn du verlangst etwas von Allah subhanahu wa ta'ala, das er nicht erhören wird, und du weißt, dass er es nicht erhören wird. Also was für einen Sinn macht es, dass du Allah subhanahu wa ta'ala um so etwas bittest? Das war es auch schon mit der 107. Frage. Die 108. Frage, also im Koran Karim steht nämlich drin, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Ich werde die Hölle mit dir und denjenigen, die dir folgen, füllen. Okay? Ich werde die Hölle mit dir und denjenigen, die dir folgen, füllen. Und deswegen, Allah hat schon geurteilt, was mit Shaitan passieren wird. Und deswegen hat niemand ein Recht, etwas dem zu widersprechen. Oder wenn jemand sagt, zum Beispiel, ich bitte Allah darum, dass er mich zu demjenigen macht, der die große Fürsprache einlegen wird für alle Menschen. Das ist schon für Muhammad aus dem Reserviert. Oder wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bitte Allah, dass er mich zu einem Propheten macht. Ja, das ist auch schon für Muhammad aus dem Reserviert. Oder ich bitte Allah darum, dass er mich befreit von der Pflicht zum Beten. Zum Beispiel. Ja. Es sei denn, er meint damit, dass er ihn geisteskrank machen wird, soll. Dann natürlich könnte sein, ne? 108. Was ist das islamische Urteil darüber, dass Jinn den Menschen dienen? Der Gelehrte zitiert hier eine Antwort von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Er sagt, die erste, man nutzt sie für die Gehorsamkeit Allah gegenüber, wie wenn er für einen ein Stellvertreter wäre, das Gesetz zu verkünden. Beispiel, wenn ein Mensch einen gläubigen Freund der Jinn hat, dieser Jinn von diesen Menschen lernt und vom Menschen genutzt wird, um das Gesetz für Jinn, wie er selbst zu verkünden oder um bei Erlaubtem zu helfen. Dann ist es eine lobenswerte und gewünschte Sache und gehört zur Da'wah für Allah Azza wa Jal. Die Jinn sind beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam anwesend gewesen und er hat ihnen den Koran verlesen und dann sind sie warnend zu ihrem Volk zurückgekehrt. Und unter den Jinn gibt es Rechtschaffene, die viel beten und Gelehrte, denn ein Warner muss wissen, wie er gesetzesgemäß warnt. Der zweite Fall, man verwendet sie für erlaubte Dinge. Dies ist erlaubt unter der Bedingung, dass die Art und Weise auch erlaubt ist. Ist sie verboten, ist die Handlung auch verboten. Beispiel, wenn der Dschinn einem nur dient, wenn man Allah zum Teilhaber macht und zum Beispiel für den Dschinn schlachtet, sich vor ihm verneigt, sich vor ihm niederwirft und so weiter. Drittens, man benutzt sie für verbotene Dinge. Erste war also für die Da'wah, zweite für erlaubte Dinge, drittens für verbotene Dinge, wie zum Beispiel dem Plündern der Vermögen von Menschen, ihnen Angst zu machen und ähnliches. Das ist verboten, denn das ist Aggression und Ungerechtigkeit. Wenn nun auch noch die Art und Weise verboten ist oder sogar Schirk ist, dann ist es noch gewaltiger und schlimmer. Hier hat der Gelehrte also unterschieden zwischen diesen drei Situationen. Sheikh Islam rahimahullah ta'ala. Es gibt aber auch eine zweite Ansicht unter den Ulama, die das grundsätzlich verbieten. Die das grundsätzlich verbieten. Und das ist, was die Sicherheit angeht, die stärkere Ansicht, zweifellos. Denn wenn du sagst, dass man die Dschinn um Erlaubnis bitten darf in Dingen, zu denen sie imstande sind und die halal sind natürlich, dann bleibt immer noch die Frage, ob das tatsächlich in der Realität auch so sein wird. Denn diese Sache ist eine gefährliche Angelegenheit. Wenn man sie einmal öffnet, dann kann es sein, dass Menschen dem Schirk und dem Haram verfallen, von wann sie nicht damit rechnen. Ja? Und deswegen gehört es zum Fiqh, der Fatwa dazu, dass der Gelehrte nicht nur schaut auf die Sache, ob sie erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Weil er sagt ja, wenn man sie nur verwendet für halal Dinge, dann ist es halal. Ja, die Frage ist aber, in der Praxis, wird es so sein, oder weißt du, dass du dadurch ein Tor des Übels öffnest auf die muslimische Gesellschaft? Ja? Und deswegen gilt es, dieses Tor geschlossen zu halten, sich davon fernzuhalten und die Argumentation, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei ihm Jinn anwesend waren, wie es im Koran heißt, in Surat al-Ahqaf, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Und zwar waren die Jinn anwesend, tatsächlich, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelesen hat. Nur hat die Ayah im Koran Karim gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen angeordnet hat, zu ihren Völkern zurückzukehren und sie zu warnen. Oder hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einfach die Botschaft verkündet und sie haben diese Botschaft genommen und haben sie weitergegeben? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, selbst wenn das so wäre, gilt unsere Situation genauso wie dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah hat ihm das mitgeteilt, dass die Dschinn anwesend sind und dass sie hören, was er sagt. Aber unser einer, die Situation ist anders. Und deswegen gilt es aus Sicherheitsgründen, dieses Tor komplett geschlossen zu lassen und dass man sie um gar nichts bittet. Denn hier handelt es sich um eine Welt des Verborgenen, die man nicht sehen kann. Und Allahu a'lam, was sie mit einem machen und wie sie einen vielleicht reinlegen. Und deswegen gilt es, und auch ist nicht jeder von uns wie Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, dass er weiß, wie diese Leute agieren. Die 109. Frage, ist es erlaubt, die Dschinn zu fragen und ihnen zu glauben? Das ist, wie gesagt, der Gelehrte antwortet, über das Befragen der Dschinn und ihnen zu glauben, hat Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah in seinen Fatawa gesagt, wer die Dschinn befragt, oder Leute befragt, die Dschinn befragen, weil er es ihnen glaubt, hat er das Verbotenes getan. Wenn man aber ihn prüfen will, und sein Inneres entdecken will und man von Wahrheit und Lüge unterscheiden kann, dann ist es erlaubt. Also ich gebe ein Beispiel. Zum Beispiel jemand liest den Koran al-Karim für eine besessene Person vor. Eine besessene Person ist eine Person, die befallen ist von einem Dschinn. Und er liest ihm den Koran vor und nach einer gewissen Zeit spricht der Dschinn durch den Körper dieses Menschen. Wenn du jetzt anfängst mit dem Dschinn zu sprechen und du fragst ihn, warum bist du da drin und was machst du da und wo befindet sich der Sihr und so weiter und so fort, dann ist es eine Frage, für die es einen Nutzen gibt. Das ist eine Frage, für die es einen Nutzen gibt. Dann fragst du nicht, weil du ihm glaubst, dass er das Verborgene kennt, sondern du fragst ihn, damit er dir mitteilt, wo etwa sich der Sihr befindet und damit man ihn, wie sagt man, auflöst und vernichtet. Deswegen, das ist ein Unterschied, ob man fragt, weil man überzeugt ist, dass der Dschinn etwas vom Verborgenen kennt, oder ob man fragt, weil der Dschinn etwas weiß und die auf die Sprünge helfen kann, weil er eben davon Bescheid weiß. Dann belegte er, Sheikh al-Islam rahimahu ta'ala, was er sagte und erwähnte, was über Abu Musa al-Ash'ari überliefert ist, es hat ihn die Nachricht von Umar radiallahu anhu nur spät erreicht, es gab da eine Frau, die einen Qarin hatte, das heißt, sie hatte mit Jinn zu tun. Dann fragte er Abu Musa den Jinn darüber und erteilte ihm mit, dass er Umar dabei vorfand, die Sadaqa-Kühe zu brandmarken. Also das heißt, die Geschichte zeigt, dass wenn sie authentisch ist, und Sheikh Islam befußt sich darauf, und deswegen kann man davon ausgehen, dass sie authentisch ist, dass das Befragen der Jinn in Dingen, die sie über die sie Bescheid wissen, an sich erlaubt ist. An sich erlaubt ist, aber wie ich gesagt habe, du bist nicht wie Abu Musa al-Ash'ari und du hast auch von diesem Thema keine Ahnung. Deswegen lass die Finger davon weg, leb in deiner Welt und lass die Jinn in ihrer Welt leben. 110. Kennen die Jinn das Verborgene? Zweifellos kennen die Jinn das Verborgene nicht, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat An-Naml, Surah 27, Vers 65, La ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghayba illa Allah. Niemand in den Himmeln auf Erden kennt das Ungesehene, das Verborgene al-Ghayb, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch heißt es deutlich in der Surat Saba, ihr wisst ja, der Sulaiman alayhi salatu wassalam, er hatte die Jinn unter seiner Kontrolle. Und als er gestorben war, haben sie nicht gemerkt, dass er gestorben ist. Er saß nämlich auf seinem Thron und sie dachten, er wäre gestorben, da er gestützt war auf seinem Stock. Und erst als der Stock gefallen ist, wussten sie, dass er ebenfalls gestorben ist. Und deswegen, wenn sie das Verborgene kennen würden, dann wüssten sie, dass er gestorben ist. Und wüssten sie sogar, wann er stirbt. Und deswegen wissen sie das nicht. Das ist der Hinweis in Surat Saba, Surah 34, Aya 14. Ansonsten glauben wir, dass sobald jemand behauptet, Al-Ghaib zu kennen, der ist ein ungläubiger Mensch aus dem Islam ausgetreten, denn er bezichtigt den Koran al-Karim der Lüge. Und der Gelehrte sagt weiterhin in der Antwort, niemand kennt also das Verborgene der Himmel und der Erde außer Allah ganz allein. Jene, die behaupten, das Verborgene der Zukunft zu kennen, gehören zu den Kahin. Kahin ist ein Wahrsager. Plural ist Kohan. Und es ist authentisch überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man ata arrafan fasa'alahu an shay, lam tuqbal lahu salatun 40 layla. Wer zu einem Wahrsager geht und ihn befragt, das heißt, er fragt nur, ohne dass er jetzt glaubt an was er sagt. Er fragt nur. So wird sein Gebet für 40 Tage nicht angenommen. Sein Salah. 40 Tage, ja, die 200 Salah, die er verrichtet, werden nicht angenommen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und trotzdem muss er sie beten. Er muss sie trotzdem beten. Und das ist ein Beweis für die Ansicht der Gelehrten, die gesagt haben, es gibt einen Unterschied zwischen dem, ob Allah subhanahu wa ta'ala ein Salah annimmt und ob ein Salah gültig ist bei Allah azza wa jalla. Was ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Wenn wir sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Salah als gültig erklärt, sahih sagt, dann bedeutet es, dass du dieses Salah verrichtet hast und Yawm al-Qiyamah wirst du nicht danach gefragt werden, warum du es nicht verrichtet hast. Denn du hast es verrichtet. Und es ist gültig. Qabul, dass Allah es also akzeptiert, bedeutet, dass du dafür belohnt wirst. Bedeutet, dass es sahih ist und gleichzeitig wirst du dafür belohnt. Ja, das sind zwei verschiedene Paschur, wie man auf Deutsch sagt. Wenn er ihm aber glaubt, wenn man also dem Wahrsager auch noch Glauben schenkt, möge Allah uns davor bewahren, dann ist man ein Kafir. Dann ist man ein Ungläubiger, denn dann glaubt man, dass er das Verborgene weiß. Und sobald du glaubst, dass ein Mensch die Zukunft kennt, das Verborgene kennt, dann hast du ihm eine Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala zugeschrieben. Und das ist der Grund, warum du dadurch aus dem Islam rausfliegst. Und Allah hat ja gesagt, dass niemand das kennt, außer ihm subhanahu wa ta'ala. Dann gehen wir zur 111. Frage, in der es um Glücksbringer geht. Und zwar auf Arabisch sogenannte Talasim. Und zwar sagen, der Gelehrte hat gefragt, manche bringen den Jinn Talasim, Glücksbringer, und sagen zu ihnen, der Ausdruck steht hier Ha. Ha ist ein Ausdruck der arabischen Sprache entweder keine Bedeutung hat, oder es ist ein Ausdruck, um die Aufmerksamkeit einer Person zu erwecken. Die Aufmerksamkeit, wie, ja, ha. Aber das ist, in diesem Fall hat es also keine Bedeutung, die wir kennen. Warum ist das wichtig? Weil, wenn man solche Blätter sieht, Sihr-Blätter sieht und diese Dinge, die man um den Hals hängt und so weiter und so fort, ein wesentliches Merkmal davon ist, dass dort Dinge, Talasen drin sind, Sachen, die man nicht erkennen kann. Talasen sind irgendwelche Figuren, Hieroglyphen, Sachen, Buchstaben, die man nicht, den Zusammenhang nicht kennt. Dass man nicht weiß, was damit gemeint ist. Okay? Das sieht zum Beispiel aus wie Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ist aber nicht Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, weil zum Beispiel über dem Sin drei Punkte sind oder beim Ba gar kein Punkt ist. Man denkt, das sieht so aus, auf den ersten Blick, aber ist gar kein Koran-Karim. Und er fragt, und deswegen dieses Ha hat auch keine Bedeutung, aber bei ihnen natürlich hat es irgendeine Bedeutung, deswegen erwähnen sie das. Ja? Kann zum Beispiel der Name eines Djinn sein, der angerufen wird, Allahu A'lam. Sie bringen sie dazu, schon lange vergrabene Schätze aus der Erde hervorzubringen. Was ist das Urteil über diese Tat? Diese Tat ist nicht erlaubt, denn meistens beinhalten diese Talasim, die sie mit sich bringen, Schirk. Und Schirk ist eine gefährliche Sache. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß, wer Allah Götter zur Seite stellt, dem hat Allah den Himmel verwehrt. Und das Feuer wird seine Wohnstatt sein und die Frevler sollen keine Helfer finden. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ Sura Al-Ma'idah, Vers 72. Und wer zu ihnen geht, täuscht sie und sie täuschen ihn. Er täuscht sie dadurch, dass er ihnen das Gefühl gibt, wahrhaftig zu sein. Und sie täuschen ihn, denn er gibt ihnen Geld. Es ist Pflicht, jenen aus dem Weg zu gehen und nicht zu ihnen zu gehen und seine muslimischen Brüder davor zu warnen, dorthin zu gehen. Meistens betrügen solche Leute die Menschen und nehmen ihr Vermögen zu Unrecht. Sie sagen ihre Worte, ohne sich festzulegen. Sagt zum Beispiel zu dir, im Laufe des nächsten Jahres wird etwas Schönes passieren. Ja. Und dann, weil der Mensch psychologisch davon überzeugt ist, egal was dann Schönes passiert, er interpretiert es, subhanallah, als wäre es die Aussage dieses Heuchlers. Wenn ihre Worte dann mit der Vorherbestimmung übereinstimmen, dann verbreiten sie das unter den Menschen und sagen, wir haben es gesagt und so ist es auch geschehen. Wenn es nicht übereinstimmt, behaupten sie falsche Dinge, die dafür verantwortlich sein sollen, dass es nicht geklappt hat. Wie zum Beispiel manche Schia, sie haben geglaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Reihenfolge von bestimmten Imamen vorgegeben hat. Okay? Und sie haben gesagt, erst der eine und dann der andere. Und dann plötzlich ist die Reihenfolge durcheinander gekommen, weil der eine gestorben ist vor dem anderen. Was macht man jetzt? Sie haben die Aqidah, die man Bada nennt. Aqidah Bada bedeutet, dass sie sagen, Gott bewahre, sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat seine Meinung geändert. In dem Sinne, dass er vorher nicht gewusst hat, dass diese Person sterben wird, deswegen hat er seine Meinung geändert und die Reihenfolge verändert. Das ist eine Aqidat al-Bada. Aqidat al-Bada bedeutet wortwörtlich, die sagen, Allah weiß nicht alles. Alles, das warum? Damit sie ihre Aqida rechtfertigen und Allah subhanahu wa ta'ala davor bewahren. Der Gelehrte sagt, ich richte meinen Ratschlag an jene, die dadurch geprüft werden und sage ihnen, seid gewarnt davor, den Menschen etwas vorzulügen. Und Allah Azza wa Jalla zum Teilhaber zu machen und den Menschen zu Unrecht ihr Geld zu nehmen. Denn das Ende des Diesseits ist nahe und die Abrechnung am Tag der Auferstehung ist schwer. Ihr müsst euch reuevoll Allah zuwenden wegen dieser Tat. Und hier auch der Hinweis darauf, wenn jemand solche Sachen, weiß es, um den Hals gehängt bekommen hat, auch wenn er davon überzeugt ist, dass das ein guter Mensch war, der ihm das geschrieben hat. Auch wenn er davon überzeugt ist, dass sich darin Koran Karim befindet. Es ist nicht immer so. Manchmal, also ich hatte sogar einen Fall gehabt, wo eine Person Arabisch spricht, ohne jetzt in seiner Nationalität zu sprechen, also war kein Araber, yani, okay? Der spricht Arabisch und der hat gesagt, das Muskat, oder wie man das nennt, was seine Frau um den Hals hat, er hat eins um den Hals und sie hat eins um den Hals. Das hat ihn irgendein ein Satan gemacht, von den Menschen. Yani. Und dann war davon überzeugt, dass der Koran drin ist. Dann habe ich das genommen und geöffnet. Und darin war kein Koran-Kerim. Aber subhanallah, er hat trotzdem darauf gepocht und gesagt, da ist Koran-Kerim drin und ich habe es selbst gesehen. Das heißt, entweder er lügt oder er kann nicht lesen, aber er kann lesen. Das heißt, er lügt. Und tatsächlich gibt es Menschen, die lügen. Ja? Und deswegen, wenn jemand sowas hat, dringend zu einem Gelehrten gehen, um die Sache da zu entfernen. Weil wir glauben nicht daran, dass jemand etwas sich um den Hals hängt und dann plötzlich wird er sich beschützt. Ja? Sogar wenn es Koran Karim ist, hat der Prophet sowas gemacht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, um sich zu beschützen, hat er abends seine Hände zusammen gemacht, hat darin gespielt oder gespuckt und dann die drei letzten Suren des Koran gelesen und dann seinen Körper damit eingerieben, soweit er konnte. Das hat er gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Also ist das die Art und Weise, wie man den Koran anwendet, wenn man sich beschützen möchte und wie man sich heilen möchte. Und nicht, wenn man, weil manchmal sind sie faul, ja, sie nehmen das, sie wollen das einfach, und sie schreiben das nicht mal selbst, sie lassen das einfach schreiben, und dann hängen sie sich einfach um, die Sache ist dann erledigt, und sie merken nicht, dass sie dadurch den Koran Karim erniedrigen. Der Koran ist dafür da, dass man danach handelt, der Koran ist dafür, dass man ihn liest, der Koran ist dafür da, dass man ihn Kranken vorliest, der Koran ist dafür da, dass man, wie gesagt, ihn auswendig lernt und so weiter. Aber nicht, dass man ihn aufhängt an die Wand. Auch nicht als Dekoration. Dafür ist der Koran nicht abgesandt worden. Ja? Und der Koran, Allah sagt, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Ein gesegnetes Buch haben wir zu dir herabgesandt, damit die Menschen darüber nachdenken. 112, die letzte Frage für heute. Gibt es einen Beleg, dass die Dschinn in die Menschen eindringen können? Die Antwort lautet ja. Taban, gibt es dafür einen Beleg? Manche haben das zwar geleugnet, aber die Realität, die Realität bezeugt, dass es der Fall ist. Denn vielen Menschen wird der Koran vorgelesen und nach einer gewissen Zeit zeigt sich, dass diese Person, wie in ein Koma verfällt und der Dschinn anfängt zu sprechen durch die Stimmbänder dieser Person, die besessen und befallen ist. Und manche Leute denken, er ist krank, er ist auch krank in dem Sinne, aber sie vergessen, dass es eben eine Welt von Reib geht. Sie vergessen, es gibt, ja, es gibt diese physischen Körper, gibt es, aber es gibt auch eine Psychologie und es gibt auch Ilm al-Ghaib und deswegen die Realität bezeugt das. Und wenn man etwas mit eigenen Augen sehen kann, hören kann, ist schon schwierig, das zu leugnen. Ja. Und außerdem weist auch natürlich der Koran al-Karim darauf hin, Surat al-Baqarah 275 und auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Satan bewegt sich beim Menschen in seinen Adern oder ist so nahe beim Menschen wie seine Blutgefäße. Al-Ash'ari sagte über die Aqidah der Ahl al-Sunna al-Jama'a, Abu al-Hasan al-Ash'ari, der die heutigen viele Muslime folgen, sie, die Ahl al-Sunna, sagen, der Dschinn tritt in den Körper des durch Krämpfe bewusstlos gewordenen Menschen ein. Und er belegte das mit dem zuvor erwähnten Vers aus dem Koran, Karim, Baqarah 275. Abdullah, der Sohn von Imam Ahmad, sagte, ich sagte zu meinem Vater, ich sagte zu meinem Vater, es gibt Leute, die behaupten, dass der Dschinn nicht in den Körper des Menschen eintritt. Da sagte er, mein Sohn, sie lügen, er spricht gerade durch ihre Zunge. Von Imam Ahmad al-Bayhaqi sind Hadith überliefert worden, dass ein verrückter Junge zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gebracht wurde. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm dreimal, Ukhruj aduwallah. Ukhruj aduwallah. Tritt aus, o Feind Allahs, tritt aus, o Feind Allahs. Und in manchen Überlieferungen heißt es, tritt aus, o Feind Allahs, ich bin der Gesandte Allahs. Dann wurde der Knabe gesund. Wie du siehst, gibt es zu diesem Thema aus dem edlen Koran und aus der Sunna Beweise. Dies ist die Ansicht der Ahlus Sunna Jama'a und der Führer der Salaf, das heißt der vorausgegangenen erschaffenen Menschen. Und die Realität bezeugt es, trotzdem leugnen wir nicht, dass Verrücktheit auch andere Ursachen haben kann, wie zum Beispiel Nervenflattern oder Hirnstörungen. Das gibt's auch natürlich, ja. Nur, wenn jemand eine Krankheit hat und nicht normal ist, geistig nicht normal ist, dann der Koran Karim wird ihm nicht schaden, der Koran Karim wird ihm nur helfen. Also kannst du ihm den Koran vorlesen und schauen, um auszuschließen, dass es nicht doch etwas aus dieser Richtung ist. Und wenn er behandelt werden kann oder muss, medizinisch, ist das für uns, Alhamdulillah, kein Widerspruch. Das ist der Teil, liebe Geschwister, den wir heute durchnehmen wollten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Wa sallallahu ala nabina Muhammad.